festgeballt. Für des Vaterlandes Hirn mit dem Führer einer Wirt, Mann an Mann und Hand in Hand für das deutsche Vaterland. Für des Vaterlandes Hirn mit dem Führer einer Wirt, Mann an Mann und Hand in Hand für das deutsche Vaterland. In der Heimat heißt es schaffen, nimmer wollen wir erschlaffen, wollen treu zusammenstehen, mutig unsere Hände rühren und im gleichen Schritt marschieren, für des Volkes Wohlergehen. Für des Vaterlandes Hirn mit dem Führer einer Welt, Mann an Mann und Hand in Hand für das deutsche Vaterland. Für des Vaterlandes Hirn mit dem Führer einer Welt, Mann an Mann und Hand in Hand für das deutsche Vaterland. In der Heimat steht auf Posten, nach in Süd, Nord, West und Osten, alle deutschen Kraft, Gewalt, ruht sich wie einst unsere Ahnen, folgen heute wir den Fahnen, der Bewegung jung und alt. Für des Vaterlandes Hirn mit dem Führer einer Welt, Mann an Mann und Hand in Hand für das deutsche Vaterland. Für des Vaterlandes Hirn mit dem Führer einer Welt, Mann an Mann und Hand in Hand für das deutsche Vaterland.